Und so oder ähnlicher ging es ihm in den Träumen aller folgenden Nächte. Er kam dem Purpurbüffel immer näher. Es war übrigens genau der, den er in Wirklichkeit hatte erlegen wollen. Er erkannte ihn an einem weißen Fleck auf der Stirn, aber aus irgendeinem Grund konnte er den tödlichen Pfeil nicht abschicken. An den Tagen ritt er weiter und immer weiter, ohne zu wissen, wohin und ohne jemanden zu finden, der ihm hätte raten können. Das goldene Amulett, das er trug, wurde von allen Wesen respektiert, die ihm begegneten, aber Antwort auf seine Frage wusste keines. Beinahe eine Woche war er nun schon so kreuz und quer umhergeirrt, als er am 7. Tag und der darauffolgenden Nacht zwei ganz verschiedene Dinge erlebte, die seine innere und äußere Situation gründlich änderten. Die Erzählung des alten Chiron von den schrecklichen Vorkommnissen, die sich in allen Teilen Phantasiens ereigneten, hatte ihn zwar beeindruckt, aber bisher war das alles für ihn eben doch nur ein Bericht gewesen. Am 7. Tag aber sollte er sie mit eigenen Augen sehen. Es war um die Mittagszeit, als er durch einen dichten, dunklen Wald ritt, der aus besonders riesenhaften, knorrigen Bäumen bestand. Es war jener Haulewald, in dem sich einige Zeit vorher die vier Boten getroffen hatten. In dieser Gegend, das wusste Atreo, gab es Borkentrolle. Das waren, wie man ihm gesagt hatte, riesenhafte Kerle, die selbst wie knorrige Baumstämme aussahen. Nur wenn sie sich bewegten, sah man, dass sie astartige Arme und krumme, wurzelartige Beine hatten. Sie waren zwar ungeheuer stark, aber nicht gefährlich. Höchstens, dass sie hin und wieder gern Schabernack mit verirrten Wanderern trieben. Atreo hatte eben eine Waldwiese entdeckt, durch die sich ein Bächlein schlängelte, und war abgestiegen, um Artax trinken und grasen zu lassen, als er plötzlich ein gewaltiges Prasseln und Knacken hinter sich im Gehölz hörte und sich umwandte. Aus dem Wald kamen drei Borkentrolle auf ihn zu, bei deren Anblick ihm ein kalter Schauder über den Rücken lief. Dem ersten fehlten die Beine und der Unterleib, so dass er auf seinen Händen gehen musste. Der zweite hatte ein riesiges Loch in der Brust, durch das man hindurchschauen konnte. Der dritte hüpfte auf seinem einzigen rechten Bein, denn seine gesamte linke Hälfte fehlte, so als sei er entzweigeschnitten worden. Als sie das Amulett auf Atreus Brust sahen, nickten sie einander zu und kamen langsam nahe heran. »Erschreck nicht«, sagte der, der auf den Händen ging, und seine Stimme klang wie das Knarren eines Baumes. »Unser Anblick ist gewiss nicht gerade schön, aber es gibt in diesem Teil des Haulewaldes niemanden mehr außer uns, der dich warnen könnte. Darum sind wir gekommen.